Wir müssen texten, weil uns der Staat nichts anderes übrig lässt. Und der Staat sich auf die deutsche Jugend verlässt. Aber die Jugend kann nicht immer herhalten. Und das zeigt sie manchmal mit ihrem schlechten Verhalten. Aber scheiß drauf, wir schreiben, was wir denken. Euer Fuckgelaber könnt ihr euch schenken. Denn wir tun nur das, was Deutschland uns befiehlt. Denn wir rappen so lange, wie ihr uns fühlt. Und so langsam macht ihr aus uns ein Wrack. Das ist der Grund, warum jeder Moslem die Schule verkackt. Denn in Deutschland hat ein Ausländer nicht die besten Chancen. Es geht ihnen nicht so gut wie euch scheiß Bonzen. Bonzen, die nie für Hab und Gut kämpfen mussten. Der Staat hat das Geld gebunkert, als wenn wir das nicht wussten. Aber trotzdem sind wir verdammt stolz auf unser Land. Der einzige Vorteil ist unser Verstand. Das ist Deutschland, das ist unser Vaterland. Ihr habt lange gewartet und ihr wart gespannt, wie wir unser Land diesmal vertreten und wie wir für unser Vaterland reden. Das ist Deutschland, das ist unser Vaterland. Ihr habt lange gewartet und ihr wart gespannt, wie wir unser Land diesmal vertreten und wie wir für unser Vaterland reden. Wir sind verdammt stolz auf unser Land, auch wenn wir in Krisenzeiten sind und die Jugend nur Scheiße macht und jeder von ihnen dieses Jahr empfindet, weil sie das Gefühl haben, dass sie die ganze Zeit vernachlässigt ist. Deswegen meinen sie, dass die Schule viel zu stressig ist. So kommen viele zu rappen, um ihre Meinung zu erzählen. Dadurch würde ich mich nicht wundern, dass ihr unser Album stehlt. Denn es fährt so viel Kriminalität auf diesen schönen Straßen. Es wäre eine viel bessere Zeit, wenn Ausländer sich angewöhnt haben. Doch es gibt für sie keine Unterstützung vom Staat. Wenn ihr noch drüber Fragen habt, dann kommt, fragt. Weil geil, was ihr sagt, ich bin auf unser Deutschland stolz. Manchmal ist es die Scheiße, dass ihr dann durch die Wand wollt. Aber man muss alles von seiner positiven Seite sehen. So werden wir immer mit dem Land weitergehen. Dann sind wir die nächste WM wieder in Schwarz-Rot-Gold. Ich weiß gar nicht, was ihr mehr in dieser Not wollt. Das ist Deutschland, das ist unser Vaterland. Ihr habt lange gewartet und ihr wart gespannt, wie wir unser Land diesmal vertreten und wie wir für unser Vaterland reden. Das ist Deutschland, das ist unser Vaterland. Ihr habt lange gewartet und ihr wart gespannt, wie wir unser Land diesmal vertreten und wie wir für unser Vaterland reden. Das ist Deutschland, das ist unser Vaterland. Ihr habt lange gewartet und ihr wart gespannt, wie wir unser Land diesmal vertreten und wie wir für unser Vaterland reden.